Ich war so in den 70er Jahren von der Firma aus in Afrika unten, in Uganda beziehungsweise in Kenia und Ägypten. Und in Uganda unten waren mir Holzkisten aufgefallen, in denen eigentlich Tiere ursprünglich transportiert wurden, die ausgewildert werden sollten. Und aufgrund, weil wir abends zum Teil nach Feierabend noch als Selbstversorger zum Teil unterwegs waren, haben wir beobachtet, dass man diese Tiere, die man eigentlich auswildern wollte, erstmal in Käfige gesteckt hat, die von einem Mann mit einem schwarzen Mantel, der auch in mehreren Sachen von mir immer wieder auftaucht, bewacht wurden. Und am nächsten Tag kam eine ganze Menge Leute, die sich diese Tiere als Gegenbezahlung, als eine Trophäe schießen durften. Und wenn diese Kisten leer waren, wurden in diesen Kisten meistens entweder weibliche Afrikanerinnen transportiert oder Tiere, die dort aus Afrika eben gefangen wurden, für Zoos vermutlicherweise, ich weiß es nicht genau wofür. Auf alle Fälle wurden diese Tiere also auch in diese Kisten gefercht. Und außenrum an diesen Kisten waren ja doppelwandige Öffnungen oder ja, Öffnungen kann man bald sagen, in denen raus. Wieder? Ja. Doppelseitige Wände, wo Rauschgift drin transportiert wurde. Ja, randvoll. Das waren also immer Tüten, aber unterschiedliche Größen Tüten. Mal waren es also kleinere, mal waren es etwas größere Tüten, wurden da drin also transportiert. Die wurden dann mit einer Klebepistole, vermutlicherweise Silikon, dicht gemacht und dann auf diese LKWs geladen, um sie dann wahrscheinlich weiter zu verschiffen. Denn sie sind anschließend hier in Deutschland angekommen, diese Kisten, sodass man die Frauen auf alle Fälle in verschiedenen Bordells vermarktet hat. Sie haben in Deutschland die Kisten dann ähnliche Kisten wiederentdeckt. Ja, ich habe dann nachher also auch bei anderen Leuten ähnliche Kisten gesehen. Unter anderem auch auf dem Hof einer Veterinärtierärztin. Sie war zum damaligen Zeitpunkt noch Assistenztierärztin. Ich habe also Nachbarn damals nachgefragt gehabt, die hatten mir noch gesagt, also da kämen laufend eigenartige Typen, die wären also teilweise ziemlich, dass man also vor denen also Angst kriegen könnte. Ich hatte in dem Moment also auch das Glück, oder auch Unglück, weiß ich nicht, dass ich von diesen Typen auch welche gesehen habe. Und da tauchte eigenartigerweise auch wieder, wie auch schon in Afrika, der Mann mit dem schwarzen Mantel auf, der auch danach in mehreren Situationen bei uns immer wieder aufgetaucht ist, sogar erst ganz neu. Denn unser Mitbewohner, Herr Labs, hat tatsächlich einen davon, also den Mann mit dem schwarzen Mantel, erwischt. Er wurde darauf aufmerksam, dass der Hund nicht mehr spazieren gehen wollte, dass der Hund ihn versuchte im Hause zu halten. Das ging also seit Ostern ungefähr diesen Jahres, bis er ihn dann von hinten quasi überrascht hat und sich von hinten gegriffen hat. Aber jetzt mal so eine Holzkiste, die hat ein Mann gebaut, der aber wohl nicht mehr lebt, ne? Nein. Der Erbauer der Holzkisten, den haben Sie auch irgendwie kennengelernt. Ja, den Erbauer, ein Miterbauer dieser Holzkisten. Also der hat auf alle Fälle bei sich auch welche stehen gehabt. Die Holzkisten tauchten dann nachher bei unmöglichen Leuten, also wo man es nie vermutet hatte, tauchten diese Holzkisten immer wieder auf. Wenn man irgendwas gefragt hat danach, kriegte man entweder dumme Antworten oder man musste selber hinterher recherchieren, was mit diesen Holzkisten geschieht. Weil zum Beispiel auch bei einer davon tauchten auch plötzlich noch Säcke auf, die eine doppelseitige Außenumwandlung hatten, wo auch Rauschgift transportiert wurde drin. Was allerdings in dem Innenleben dieser Säcke transportiert wurde, das weiß ich nicht. Habe ich auch nie rausgekriegt. Aber also ein Erbauer von diesen Holzkisten, der ist regelrecht geköpft worden. Danach, also nach diesen... Ja, wie, das, erzählen ja. Sie denn, wie das? Das muss man noch wissen. Stopp, machen wir eine Pause, weil nämlich, der kann ja nicht so lange. Ja. Geld muss immer wieder zwischendurch. Aber ich denke, das müssen wir so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Dass sie dabei nicht so überfordert ist mit ihren Sachen. Aber geköpft, das war ja was Besonderes. Wie kam es dazu? Und zwar, also da hatten wir eigentlich schon vorher ja immer wieder mitgekriegt, dass also da auch von Seiten anderer Leute eher mit irgendwas gezwungen wurde, dass da also auch Brandstiftung und ähnliches immer wieder versucht wurde abzuwickeln über ihn, dass man ihn also für irgendwas zwingen wollte. Und eines Tages war es dann, dass bei ihm also auch der Mann mit dem schwarzen Mantel auftauchte, das hat er uns noch erzählt gehabt, und eine Veterinärtierärztin, die sich über seine Pferde aufgeregt hatte, über seine Meerschweinchen aufgeregt hatte und ähnliches. Und ganz plötzlich war es dann, dass man den einfach, indem man ihm also auf seinem LKW geköpft hat. Man hat ihn also geköpft. Ein Auto wollte er hochladen? Ja, er wollte wohl ein Auto hochladen, so wie man uns erzählt hat. Obwohl der Auslöser für den Kran vorne war, am Auto, hat man ihm trotz alledem geköpft. Und man hat es also jedem gegenüber, auch seiner Frau gegenüber, immer wieder versucht hinzustellen als Unfall. Aber so wie man es uns geschildert hat, war das also eindeutig Mord. Das Wichtigste ist ja die Explosion. Ja. Sie hatten Geophonketten. Ja, also wir waren beruflich also unten in Uganda dabei und haben sogenannte Geophonketten gelegt. Das sind Ketten, wo Plastikkörper dran sind, die später mit Sprengstoff gefüllt werden, aber erst wenn sie gesteckt wurden, immer so an der Leine. Die werden dann mit Sprengstoff gefüllt und anschließend, wenn die einmal die Senderseite, einmal die Empfängerseite voll ausgesteckt sind und voll mit Sprengstoff gefüllt werden, dann wird erst der Messwagen geöffnet und die Sprengung ausgelöst. Wir waren dabei, also die letzte Geophonkette zu stecken. In dem Moment knallt's. Und da waren also 9 meiner Kollegen, waren also sofort nur noch Schutt und Asche. Und ich habe also davon auch also ziemlich böse Verletzungen also an allen möglichen Ecken erlebt. Es wurde von der ugandischen Seite total totgeschwiegen, als wenn nie irgendwas gewesen wäre. Und mein Arbeitgeber, entweder hat man ihn so unter Druck gesetzt, er hat genauso geschwiegen. Ja, zwar, so wie ich das damals mitgekriegt habe, wurden wohl von Seiten meines Arbeitgebers die Familien ein bisschen entschädigt, dass Beerdigungskosten übernommen wurden und ähnliche Sachen, aber alles andere wurde totgeschwiegen. Das waren Mitarbeiter aus vielen Ländern? Ja. Ja. Denn also es ist mein Arbeitgeber, da waren, man kann sagen, 85% waren Ausländer. Was also innerhalb Deutschlands oder unter den Deutschen sehr wenige gibt mit diesem Beruf. Und da hat man dann also, auch innerhalb Deutschlands haben also in den einzelnen Zweigstellen haben also mehr Ausländer als Deutsche gearbeitet. Erst war es so, dass sie diese Rauschgift dran entdeckt hatten und dann kam die Explosion? Ja. So dass man sich also gedacht hatte, wenn die Leute sterben, dann sind wir wahrscheinlich die meisten zeugenlos? Ja, denn es war dann zwar so, dass man uns wie er immer wieder schikaniert hat, lange Jahre. Man hat also auch bei uns, wo wir vorher gewohnt haben, immer wieder, dass Tiere umgebracht wurden von uns, dass immer wieder im Umkreis Dinge passiert sind, die wir uns nicht erklären konnten. Bis es dann war, dass wir umgezogen sind zu dem jetzigen Wohnort, wo wir jetzt wohnen. Aber bevor wir überhaupt dort richtig fest eingezogen sind, stand schon das erste Mal das Veterinäramt vor der Tür. Und zwar eine Dame, die kam bei uns an, sie guckte, ich merkte, sie schreckt zurück und meinte dann nur zu mir, sie? Erst konnte ich mir diese ganze Angelegenheit gar nicht so erklären, bis es dann also irgendwann, indem ich also nur dann ihr Auto gesehen habe, ihr Kennzeichen gesehen habe, sagte, das gibt's doch nicht. Da tauchte bei uns zu Hause, weil sie ausgerechnet in unserem Bezirk tätig war, die Veterinärtierärztin auf, wo ich damals die Holzkisten gefunden habe, beziehungsweise die Veterinärtierärztin, die mit dem Mann mit dem schwarzen Mantel unterwegs war. Und dann war natürlich alles perfekt. Dann wurden wir also bald täglich schikaniert, die sind bei uns also durchs Küchenfenster geklettert, haben uns das ganze Haus verwüstet mit Fugenmörtel und Fliesenkleber, haben anschließend behauptet, das sind Kothaufen und Urinpfützen. Man hat uns Tiere umgebracht, man hat bei uns Gift ausgesprüht, man hat also unsere Tiere regelrecht vergiftet und wir sind heute auch davon überzeugt, dass man auch bei uns im Hause Gift ausgesprüht hatte. Es hat sie also regelrecht. Man hat sie auch bewacht von außen kürzlich, ne? Bitte? Bewacht. Ja. Kam morgens ein Mann? Ja. Also bei uns da ist es also, dass immer wieder auch Leute auftauchten, aber immer wieder, also entweder der Mann mit dem schwarzen Mantel oder eines Morgens hat es bei uns fürchterlich geklopft und geklingelt und es wurde draußen rumgetobt, wir sollten endlich aufmachen, wir wären doch zu Hause, sonst würde man uns rausholen. Der haute aber dann, weil wir, ich hatte dann also auch Herrn Labs also noch geweckt, weil ich also auch nicht alleine rausgehen wollte, weil ich Bange hatte, ich kriege da draußen irgendwo noch einen auf den Ballon gehauen, weil es wahrscheinlich nicht zu lange gedauert hat, haute der wieder ab. Kurz danach kam er auch nochmal wieder, machte da draußen wieder Bambule. Aber plötzlich war das auch wieder vorbei. Und dann tauchte plötzlich jetzt wieder dieser schwarze Mann mit dem schwarzen Mantel. Da wussten wir noch nicht, wer es ist. Wir haben uns nur anhand der Reaktion von unserem Hund gewundert. Es stimmt irgendwas nicht. Der Hund wollte nicht rausgehen. Der Hund wollte aber nur abends, wenn es dunkel war. Der Hund wollte also nur noch ein paar Meter gehen, dann fing er an zu knurren und zeigte also, halt, da ist irgendwas. Bis dann jetzt also eines Abends, das ist jetzt letzte Woche erst gewesen, unser Hund also schon am Anfang, also vom Gassiweg, stehen blieb, abblockte und hat erst Licht einfach ausgemacht von der Taschenlampe und hat sich von hinten rangeschlichen und hat da auch wieder den Mann mit der mit dem schwarzen Mantel erwischt. Dann gab es noch eine Autoexplosion. Ja. Ein Mann mit Beweisen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum musste der Mann mit dem Auto sterben? Was war das für ein Sachverhalt? Autoexplosion. Ja. Also, da war es also zu dem Zeitpunkt, ich habe das also diese Situation nur am Rande mitgekriegt, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade im Krankenhaus lag, dass man einen Mann, der sogar auch Udo Pohlmann geheißen hat, weil er wahrscheinlich dieser ganzen Bande irgendwo zu nahe gekommen ist, ob das nun eine Verwechslung war oder ob man wirklich diesen anderen Udo Pohlmann erwischen wollte, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle hat man dem irgendwelche Unterlagen, was Beweise gewesen sein sollen, erst aus dem Auto geklaut Und anschließend hat man sein Auto in die Luft gejagt und hinterher auch noch sein Haus. Und der Mann hat auch nicht überlebt. Und das ist also eindeutig, also auch auf das Konto von dem mit dem schwarzen Mantel zurückzuführen und der Bande. Denn die haben also auch vorher schon Hausbrände und also Morde, also alles, was man also sich quasi denken kann, also was irgendwo in Richtung Kriminalität geht. Also war bei denen also an der Tagesordnung. Jetzt wollte man von ihnen, dass sie eigentlich für krank erklärt werden, weil so viel meinte, man könnte man gar nicht erlebt haben, war es so etwa? Ja, ja. Ich kriegte also eines Tages von der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, dass ich mich von einem Psychiater aus dem Landeskrankenhaus Moringen untersuchen zu lassen hätte. Und da habe ich dann erstmal meinen Anwalt angerufen, habe denen gesagt, also wie soll ich mich da verhalten? Weil die mir also gleich gedroht haben, dass mich in eine Psychiatrie stecken wird, wenn ich mich nicht untersuchen lasse. Beziehungsweise in Zwangshaft stecken. Das war also gleich, stand da gleich mit drin, also wenn ich mich weigere, also ging ich ab. Und da hat dann nachher mein Anwalt mir gesagt, also ich sollte mich mit diesem Psychiater in Verbindung setzen und mit dem einen Termin ausmachen und dass dieses Treffen bei ihm in der Kanzlei stattfindet. Ja, und dann ist es also auch, dass der Psychiater dann da ankam und natürlich vielleicht ziemlich großprotzig, sodass eben dann zu guter Letzt, weil der Psychiater also der Meinung war, ich hätte da oben irgendwo, ich wäre nicht ganz echt, hat er zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber sinngemäß, hat ihn dann mein Anwalt sogar mehr oder weniger fast rausgeschmissen. Und hat ihm gesagt, also er hätte also auch im Gerichtssaal, würde er dafür sorgen, dass er nicht das Wort kriegt im Gerichtssaal. Er könne sich schön in die Ecke setzen, aber sobald er einen Block und einen Stift anfasst, würde das mit ihm zu tun kriegen. Er hätte sich also, wenn, in die Ecke zu setzen und zuzuhören. Ihr Anwalt bekam eine Mitteilung, wenn er nochmal solche Fälle annimmt? Was passiert dann? Ja, also wenn er nochmal solche Fälle wie meinen annehmen würde, würde man ihm für verschiedene Gerichte die Konzession entziehen. Beziehungsweise würde dafür sorgen, dass man ihm seine Kanzlei dicht macht. Stopp. So. Das ist einfach das Allerwichtigste, ne? Jo. Und das war ja schon schlimm genug. Das ist noch gar nicht alles. Das mit der Pistole am Kopf haben wir gar nicht erwähnt. Ja. Das passt auch nicht so ganz in den Zusammenhang, weil das ein bisschen was anderes war. Aber kann es sein, dass es das gleiche örtliche Umfeld war? Ja, gehe ich mal von aus. Ne? Ja. Doch. Sie war in der Lagerhalle, sollte wohl Druckunterlagen sich bezahlen lassen, die sie geliefert hat. Ja. Und dann hat sie rechts und links jeweils eine Pistole am Kopf gehabt, was sie denn da wohl am Suchen wäre. Naja, sie hätte sich wohl verlaufen und dann, naja, jetzt überlebt. Diese Begegnung. So kann es einem gehen im Leben. Und natürlich auch, wenn das irgendwann... Ach ja, man müsste jetzt Folgendes wissen. Es gab einen Zusammenhang mit... Hundezucht. Rottweiler. Ach ja. Der Mann im schwarzen Mantel, hieß der Walter Parker? Walter Parker. Sagte man. Ja, also, dass der Mann im schwarzen Mantel, den ich kannte, selber kennengelernt hat, der mich also, der uns versucht hat, zu verschiedenen Sachen auch zu animieren. Beziehungsweise der auch in Hambüren bei Celle dabei war. Der hieß Walter Parker. Und war Rottweiler-Züchter? War Rottweiler-Züchter. Und hatte also auch zur damaligen Zeit, haben wir ihn also auch nochmal über Umwegen, über eine Familie in Ottenstein, mit der wir eigentlich befreundet waren, die auch Rottweiler-Züchter waren. Dort tauchte er als Zuchtwerbewart damals öfter von den Hunden auf, weil er so sich wirklich sehr gut auskannte, auch. Jetzt erzählen Sie mal Ihre Situation in Hövelhof. Ja. Ich hatte Ihnen ja eine Adresse genannt, wo Sie mal klingeln sollten. Ja, also wir haben also so in der Jäger, hier in, na, Jägerstraße. Ja, in Hövelhof, in der Jägerstraße 16a, haben wir vorher erst uns also die ganze Situation so ein bisschen angeguckt. Da standen erstmal schon mal Autos herum mit höchster Kennzeichen, die also uns auch so durch verschiedene Recherchen also bekannt waren, wo wir auch wissen, wo diese Autos hingehören, wem diese Autos, auf wem die Autos zugelassen sind. Auf alle Fälle habe ich dann dort geklingelt. Da trat mir also eine Frau entgegen erstmal. Die schreckte sofort zusammen, dass ich gedacht habe, ich habe sie also auch in dem Moment erkannt und habe dann also diese Frau trotz alledem ganz dumm erstmal gefragt, ob ich möchte gern Walter Parker sprechen. Warum möchte ich ihn denn sprechen? Wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe an Herrn Parker in früheren Zeiten mal einen Hund verkauft. Und dann, nachdem sie sich dann wohl von ihrem Schreck erholt hatte, meinte sie nur, der Herr Walter Parker ist nicht hier und seine Rottweiler auch nicht. Obwohl ich den Namen Rottweiler vorher nicht erwähnt hatte. Da waren sie am Ziel, ne? Ja, also damit war ich dann also wirklich am Ziel. Und seitdem vermuten wir auch, dass der Walter Parker und der Rainer Koch entweder sogar dieselben Personen sind, oder man hat mir jetzt inzwischen auch schon von mehreren Seiten gesagt, dass es sein kann, dass es den Walter Parker nur mit einem zweiten Zusatznamen zweimal gibt, weil ihn nämlich verschiedene Leute auch in ganz normaler Lederkleidung kennen. Aber Rainer Koch muss man auch noch erklären, das ist der Mann. Von der Ala Fuchs. Was hat er gemacht bei mir? Sie haben noch die Telefonate mal gehört. Ja, das war der Lösegeld-Erpresser, also von Herrn Pohlmann sogar, der Rainer Koch. Haben Sie so viel gehört? Nein, Nein. Wo er den Koffer, er sollte also dann ja den Koffer irgendwo hinstellen, und der steckt ja wohl auch mit unter den, wie es im Moment aussieht, mit unter dem Autodiebstahl von Herrn Pohlmann mit drunter. Also irgendwie haben diese beiden Fälle irgendwo Gemeinsamkeiten. Auch immer wieder Leute, die auftauchen. Zum Beispiel in dem Fall von Herrn Pohlmann taucht ein Anton Michel auf. Und dieser Anton Michel, sofort als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, den hast du doch schon mal gesehen. Und habe ich jetzt über andere Recherchen erfahren, dass von der Villa Wuff in Einbeck der Holger Niedrich ein Cousin von dem Anton Michel ist. Und dass der Holger Niedrich, der die Villa Wuff in Einbeck leitet, auch gleichzeitig ein Tierheim in Lübbecke, also hier in Nordrhein-Westfalen, leitet. Die Autokennzeichen. Die SU-Kennzeichen. Da haben wir also an dem Tag, wo wir in Hövelhof waren, ein Auto entdeckt, was direkt um die Ecke stand, bei dem Rainer Koch. Und das sind eigentlich alles immer wieder Autos, die irgendwelchen Ratsherren gehören, die auch immer wieder untereinander austauschen und immer wieder auch auftauchen, wenn irgendwelche Sachen passieren, meinetwegen, wenn Tiere irgendwo abtransportiert werden. Es taucht immer, entweder vorher, zur gleichen Zeit oder hinterher, immer wieder Autos mit SU auf. SU ist für Siegburg, und das Haus von Rainer Koch wurde von einem CDU-Ratsmitglied gebaut. Und in einem zweiten Haus von Rainer Koch hat ein CDU-Ratsmitglied gewohnt. Ein drittes Ratsmitglied der CDU hat vermutlich Rainer Koch als Rechtsanwalt vertreten. Rainer Koch arbeitet mit Inkasso Team Moskau zusammen, behauptet er, wurde auch von einem CDU-Ratsmitglied gegründet. In seinem Elternhaus wohnt ein Polizeibeamter und seine Stiefmutter wohnt heute mit genau der Staatsanwältin im selben Haus, die damals gegen ihn vorgehen sollte. Ja, und also gestern bin ich gerade noch auf eine ganz neue Sache, die weiß noch nicht einmal der Herr Pohlmann, drauf gestoßen, aber auch nur, weil mein Bruder hat ganz neu in Hannover auf dem Flughafen angefangen, im Sicherheitsbereich, und wir kennen einen jüngeren Mann, mit dem wir auch sehr gut befreundet sind, der ebenfalls im Sicherheitsbereich tätig ist, und dieser junge Mann hat mich so ganz nebenbei gefragt, ob mein Bruder denn beim Flughafen direkt beschäftigt wäre oder ob er eventuell bei dem Wachdienst Siegenbrink beschäftigt wäre. Siegenbrink? Ja. Siegenbrink heißt das CDU-Ratsmitglied, das das Haus gebaut hat, in dem Rainer Koch, der Erpresser, wohnt, das er nämlich von ihm gekauft hat, damals im Rohbau. Ja. Und Rainer Koch ist ja eine, entweder derselbe oder die Person, mit dem dieser Walter Parker bekannt ist, wo diese Explosion und die Morde stattgefunden haben. Ne? Ja, ja. Ist es nachgewiesen, dass die in Afrika waren? Ich meine, beide oder diese also bei Rainer Koch? Sie hat den schwarzen Mantel immer wieder gesehen, ja. ohne ganz genau zu wissen, wer das ist. Aber der im schwarzen Mantel war immer der gleiche Mann im schwarzen Mantel. Ja. Das den kannte sie auch von früher schon, ne? Ja, aber den kannte ich. Wie kommt man auf die Idee, dass das ein Rainer Koch sein könnte oder Walter Parker? Wie kommt man da? Walter Parker weiß ich aus dem Grunde, dass es wirklich, dass der Mann wirklich Rainer Parker heißt. Und zwar, wir waren damals also ursprünglich, wir haben ursprünglich damals in Heide umgewohnt und sind ganz neu damals in die Gegend von Bad Pyrmont gezogen. Und wir haben dort noch, wir waren noch am Einräumen, da stürzte plötzlich in diese Räumlichkeiten, selbst bei uns, die noch gar nicht eingeräumt waren, stürzte die Kripo rein mit einem Durchsuchungsbefehl, weil bei uns im Hause einer wohnte, der mit dem Walter Parker in Kontakt stand und der einer damaligen, ob es wieder der Fall ist, weiß ich nicht, Geldfälscherbande angehörte. Halt. Hier haben sie zumindest noch einen Durchsuchungsbefehl mitgebracht, aber hier haben sie gar keinen gehabt, den habe ich auch nicht gar so gekriegt. Und denn diese Geldfälscherbande, die hat ursprünglich, der Hauptkern dieser Geldfälscherbande hat in Ottenstein gesessen. Das funktioniert ja gar nicht. Und bei uns im Hause hat nur der Verteiler des Geldes gewohnt. Und da ist es also, die hat man dann zwar, da wohnten wir schon lange gar nicht mehr dort oben in Ottenstein, sondern wir waren schon wieder weggezogen, da hatte man die dann zwar alle verurteilt, aber auch zu sehr geringen Strafen, kann man bald sagen. Und da hatte man uns aber vorher wiederum aber über andere Leute, zu denen die Kontakt hatten, mit der Begründung, ja, wir könnten ja mal ein bisschen Kontakt hatten, für eine Silvesterfeier nach Hastenbeck eingeladen. Und diese Silvesterfeier fand in einem Gasthaus, war jedenfalls als Gasthaus getarnt, hieß Gasthaus zur Post, und genau in der Silvesternacht kam es zu einem Brand. Und als der, und bei dem Brand hauten, als kam also der Mann mit dem schwarzen Mantel und eine Frau, auf alle Fälle eine Tierschützerin aus Delixen, der Name fällt mir auch wieder ein, aber im Moment ist mir der Name entfallen, kam also von oben heruntergerannt, es brennt. Und da fiel dann nachher, da schon mal das erste Mal, der Name Walter Parker. Mit dem wir dann nachher auch immer wieder ja, Kontakt kriegten, weil er bei uns zu Hause ab dem Moment immer wieder auftauchte. Wobei dort einmal dann mal tauchte er mit einem Herrn Friedel Löhle auf. Das war der Gaststättenbesitzer bzw. Bordellbesitzer aus Hastenbeck. Die hatten also auch eine weitere Kneipe in Bodenwerder, die wiederum Verbindung hat zu dem Schecken in Hillixfeld. Wobei der Schecke selber an einer anderen Stelle ist als die Tarnadressen. Da sind also Tarnadressen auch im Internet drin, Tarntelefonnummern im Internet drin. Beerdigungsinstitut. Ja, Beerdigungsinstitut soll dazugehören. Da ist sogar so ein ganz schöner Spruch mit Ferien, dann sind Ferienwohnungen mit drin, wobei sogar auf diesen Seiten von dem Schecken dann von von dem Bordell aus Hastenbeck Ferienwohnung Siegenbrink auftaucht. Siegenbrink ist das CDU-Ratsmitglied? Ja. Aus der Jägerstraße, beziehungsweise aus dem, ja, vermutlich, beziehungsweise aus dem Kösterweg 50 in Hövelhof. Ja, da wohnt auch an Siegenbrink. Das ist nämlich ein Verwandter von diesem CDU-Ratsmitglied, nehme ich mal an. Ne? Ja, wo eigentlich aber eine Pension sein soll, was aber auch nur wieder als Zahnarztadresse dient, denn eine Pension ist dort nicht. Das ist ein ganz normales ein Familienhaus. Mehr ist das nicht. Aber von diesem Einfamilienhaus, das ist auch noch nicht allzu lange, ja, in diesem Zustand, es war also, man hat mir berichtet, also, aber wieder auch aus Kreisen, wieder von Hastenbeck her, eine, die den Walter Parker näher kennt, und die hat mir berichtet, dass zwischen dem Kösterweg 50 und dem Kösterweg 40 ein unterirdischer Gang vorhanden ist und dass in dem Kösterweg 40 der Walter Parker wohnen soll. Dann ist das so wie in Palermo, wo wenn die Polizei kommt, die Leute dann unterirdisch verschwinden können. Wobei in diesem Kösterweg 40 man von draußen gar Sie nicht... Sie sollten ein Buch schreiben. Wobei also im Kösterweg 40 das Haus von draußen gar nicht als Haus zu erkennen ist. Sondern man denkt von draußen, das ist eine ganz normale publische Autowerkstatt. Alles andere ist so gut verschanzt, dass man kein Haus sieht. Aber in diesem Haus sollen hinter dieser Autowerkstatt geklaute Mustangs, also keine Pferde, sondern Autos, gesammelt werden. Unter anderem auch unterhalb des Hauses in einer Garage, die also vorher aber geklaut wurden. Und meistens sogar gezielt geklaut wurden. Und da sind wir uns im Moment nicht ganz sicher, ob das auch damit zusammenhängt oder nur Zufall ist. Von ihm in Frieden sind nämlich zwei Mustangs weggekommen. Die aber wiederum vorher von einem Polizisten aus Frieden. Wie heißt er? Bock. Also der mit dem Kennzeichen SU wieder. Ja. Wieder Zelle. Ja. Die von dem Polizisten Bock vorher sogar auf den Dächern rumgestiegen sind und also auch da, wo die Autos vorher standen, Hausdurchsuchungen wurden da gemacht, ne? Ja, wo die Autos abgestellt waren da. Ja. Und eines Tages ist er gerade dazu gekommen, als man seine Autos per Autokran abtransportiert hat. Mein Auto hat man auch per Autokran abtransportiert. Passt alles schön zusammen. Ja. Dann, jetzt gibt es noch ein kurzes Thema. Und zwar das Thema die Villa Wurf. Da hatten Sie mal eine Dame getroffen, die Ihnen ein bisschen was von Ihnen erzählt hat, wer da ab und zu aus und ein geht. Da stehen die alle ganz stramm. Ja. Und zwar, also bei der Villa Wurf, da ist es, da hatte ich ja vorhin schon mal den Namen Holger Niedrig, wo einmal eine Verbindung, also nach Lübeck besteht. Und dann habe ich das in Gandersheim, also eine Dame, wieder getroffen. Mit der ist ursprünglich mal meine Tochter in eine Schulklasse gegangen. Und dann war... Gut aufpassen, ganz wichtig. Ja, jahrelang, also man kann sagen, Ruhe. Und dann kriegte ich am Rande mit, dass diese Dame in der Villa Wuff arbeitet. Tierheim. Bitte? Tierheim. In der Villa Wuff, das ist ein Tierheim in Einbeck. Wo ich dann erstmal schon mal meine Ohren gespitzt habe und dann gesagt habe, irgendwie musst du die versuchen auszufragen und habe dann aber so ein bisschen den ich da in Gandersheim also auch recht gut kennengelernt habe, der hat sie dann für mich ein bisschen ausgefragt. Und da ist es also auch, dass dieser Mann mit dem schwarzen Mantel immer wieder in der Villa Wuff auftaucht und dass man dann in der Villa Wuff regelrecht stramm steht. War das Wort Polenmafia genannt? Ja, und da kam dann nachher in dem Zusammenhang, hieß es dann nachher Polenmafia und dass also die dann diese Tierfälle also von der Polen, also von der ja, über die Polenmafia quasi teilweise die Tiere versteuert werden, beziehungsweise von der Polenmafia sogar Tiere aus dem Ausland reingeholt werden, indem man den Leuten dort regelrecht klaut, beziehungsweise auch zwangsenteignet, wie man Tiere uns auch inzwischen macht. Und dass dann sie auch wieder berichtet hat von den Autos mit höchster Kennzeichen, wo auch die Autos auf einen Mann zugelassen sind, der zur Polenmafia gehört, der aber wiederum Verbindung hat zu der Polenmafia hin, wo man mich damals hin entführt hat. Kennt ihr den Fall? LKW kommt, holt Tiere aus Detmold, Tierheim und schafft die per LKW nach Polen? Gehört habe ich davon. Die Frau Keller erzählt. Ja, gehört habe ich davon. Das passt auch wieder gut zusammen. Mhm. LKW fährt nach Polen, holt in Detmold aus dem Tierheim Hunde ab. Ja. Und verschafft per LKW die Hunde nach Polen. Ja. Heimlich. Ja. Also die Hunde, die normalerweise hier im Tierheim dann gehalten werden sollten, die wahrscheinlich auch illegal wieder Leuten weggenommen worden sind, werden dann per LKW in großen Mengen dann wohl nach Polen verkauft. Wer weiß wofür. Ja, nein, also da ist nämlich das, hat bei mir jetzt auch im Nachhinein auch diese junge Frau noch berichtet, dass man also teilweise Hündinnen nach Polen bzw. nach Russland von den Tierheimen aus bringt, dass man dann mehr oder weniger die Hündinnen als Gebärmaschinen benutzt und wenn die Welpen noch klein sind, zwischen 4 und 6 Wochen alt, dass man dann diese Welpen hier nach Deutschland bringt, um sie hier zu verkaufen. Der ewige Kreislauf. Und Frau Keller, das ist eine andere Dame aus Detmold, die auch Ärger mit dem Veterinärsamt hat, hat auch berichtet, dass der Amtsarzt, der bei ihr die Tür eingetreten hat und auch ganz brutal die Tiere abgeholt hat, dass er selbst auch Tiger, Jungtiere, großgezogen hat und dass auch diese Tiere im Ausland abgeknallt werden als Trophäe. Obwohl die Frau Keller und die Frau Oswald sich gar nicht kennen, zweimal die gleiche Berichterstattung. Beides Tiger, Jungtiere in Deutschland und im Ausland gegen Geld werden sie abgeschossen. Ja. Das machen Tierheime. Ja. Und ab und zu kommen mal Drogen in Kästen. Ja. Und dann, wenn man das aufdeckt, kommt das Veterinärsamt und dann soll man mal einen Staatsanwalt finden oder einen Polizisten, der den Mut hat, gegen diese Leute vorzugehen, wenn sie schon fast in der Regierung sitzen. Ja. Wie man an Autokennzeichen feststellen kann. Der Rainer Koch, der damals mir diesen Schuss in den Kopf angedroht hat, der kam angefahren mit einem Auto mit Kennzeichen SU. Seine Kollegin aus Russland, diese Alla Fuchs, Fuchs, der Name ist ja auch schon bekannt, kam auch mit dem Fahrzeug SU nämlich an. Genauer gesagt, es waren 2 Fahrzeuge bei Herrn Koch. SU, das ältere Fahrzeug, das neue Fahrzeug, auch SU. Und das dritte Fahrzeug beim CDU-Ratsmitglied, auch SU. Obwohl Siegburg liegt ungefähr 200 Kilometer weit weg. Alle haben SU dort. Ja. Und das vierte Fahrzeug hat sie dort in einer Nebenstraße gesehen, was wir noch nicht ganz zuordnen können. Ja. Wir wissen aber, das CDU-Ratsmitglied Segenbrink wohnt ein paar Häuser neben dem Lösegelderpresser. Und dort hat sie geklingelt und nach diesen Rottweilern gefragt. Und so schließt sich dann irgendwann fast schon die Kette. CDU-Ratsmitglieder, Lösegelderpresser, Swingerclubs, Rottweilerzucht und diese ganzen vollendeten Morde in Afrika. Ja. Mit dem Rauschgifthandel, mit dem Tierhandel und so weiter. Ja, vor allen Dingen ist es also, dass bei uns auch immer wieder im Umkreis ich den Eindruck habe, dass die Rehe recht auf uns warten. Immer wieder Autos mit SU irgendwo. Überwachungsfahrzeug hatten sie da, ne? Tagelang? Wochenlang? Ja. Wie war das? Ja. Wie lange? Ja, das bestimmt 14 Tage lang. Aber und jetzt ist. Zeichen SU. Ja, SU. Und jetzt, dann war zwischendurch, dass also immer wieder in Gandersheim an einer ganz bestimmten Stelle ein Auto mit SU stand. Und man muss mich direkt beobachtet haben, wann ich da vorbeifahre. Jedes Mal kam dieses Auto mit SU hinter mir her. Aber das ging eine Woche lang, dann war es wieder weg. Vielleicht zur Einschüchterung. Und seit gestern, sind 2 Busse, 2 Mercedes-Busse mit SU aber allerdings mit einem schwerbehinderten roten Plakat hinten drauf. Ob die nun auch damit zusammenhängen oder ob das reiner Zufall ist mit diesem SU. Das ist rein Zufall. Sie meinen, Auto hat nicht gereicht bei der Frau, jetzt holen wir den Bus. Nein, aber wir haben jetzt einen Polizisten namens Bock, Kennzeichen ja. SU, ein Lösegelderpresser, zwei Fahrzeuge SU, dann haben wir das Siebenbrink, dieses Auto, das auf dem Parkplatz des CDU-Ratsmitglieds steht, das ist das vierte Fahrzeug mit SU. Dann ist das fünfte Fahrzeug, das in der Nähe stand, in Höfelhof, fast in der gleichen Straße, obwohl Siegburg etwa 200 Kilometer weit weg ist. Dann haben wir das sechste Auto, das ihr gefolgt ist, ich weiß nicht, PKW? Ja. Und das siebte Auto, das sie überwacht hat? Ja, das eine war ein Honda, der uns überwacht hat, der also bei uns da direkt um der Ecke stand an der Feuerwehr. Und der andere, das war ein blauer Golf, ja. Dunkelblauer Golf. Und das ist so sehr auffällig. Das sind nur die sieben, die wir kennengelernt haben. Ja, die wir kennengelernt haben. Und dann wahrscheinlich noch viel mehr Fahrzeuge. Also gibt's so. Noch mehr, ja, und dann eben, wie gesagt, das Phänomen, dass er jetzt gerade letzte Woche also wirklich den Mann mit dem schwarzen Mantel abends erwischt hat. Aber und seitdem aber ist Ruhe. Im Moment jedenfalls. Ich auch nicht. Also den, wenn ich an seiner Stelle, wenn ich den erwischt hätte, ja, der wäre da liegen geblieben. Ja, ja, da nicht mehr, nicht mehr konnten sie den ja nicht erwischen, weil nämlich da ist ein Bach zwischen und die Böschung ist ungefähr so fast 2 Meter hoch, da kommen wir so schnell hoch. Ja, aber ich habe bloß noch gesagt, pass auf, wenn du nochmal wiederkommst, kriegst du Bohnen hintern. Beziehungsweise der kleine Mann würde dir helfen. Hat sie schon gesehen, aber sie ist wegen der langen Jahre, ist sie nicht ganz sicher, ob das derselbe ist, ne? Ja, da bin ich mir leider Gottes nicht sicher, weil dann doch ein, ja, immer wieder Zeiten zwischenlagen. Und weil es ist jetzt, mir hat man jetzt also erzählt, dass der Mann mit dem schwarzen Mantel und der Mann mit der schwarzen Motorradkleidung, die aber aussah wie so ein ganz normaler Anzug, dass das zwei verschiedene Walter Parkers sein sollen. Deshalb sind wir uns jetzt im Moment nicht sicher, welcher von beiden ist es denn nun? Und die Ähnlichkeit irgendwie, so auch trotz der vergangenen Zeit? Ja, und das da ist es nämlich jetzt also... Also wenn ihr jetzt nicht schwarzen Mantel tragen würde, wollen sie nicht wissen, ob er hier sitzt. Nein. Die stellen sie ja auch so hin, dass du die nicht erkennen kannst und dass du die nie in dir sich gucken kannst. Ja. So stellen die sich hin. Beziehungsweise ja. Der mit dem schwarzen Mantel, der hat grundsätzlich eine schwarze Sonnenbrille auf und hat vom Mantel, von dem Ledermantel, den Kragen hochgezogen und hat dann so einen richtigen großen Hut richtig drüber, sodass man also sein Gesicht gar nicht richtig erkennen kann.